Die Bürgerlichen und ihre Freiheiten. Mit der 68er-Bewegung haben die Studenten in Deutschland nicht nur eine antiautoritäre, sondern auch eine antiloyale und antireine Revolte gestartet. Seitdem ist die Bevölkerung immer progressiver geworden. So sind in der Union nur noch wenige Politiker konservativ im Sinne der Schablone der sechs Prinzipien. Selbst der Versuch der AfD, konservative Wähler mit einer Retrofiktion, einer Verklärung der Vergangenheit anzusprechen, wirkt wie ein erfolgloses Aufbäumen gegen die digitalisierte Globalisierung. In der westlichen Welt besteht die junge Generation zunehmend aus urbanen, nicht religiösen Kosmopoliten, die mit den alten Traditionen wenig anfangen können. Das erklärt auch, warum der Ausdruck bürgerliche Parteien als Sammelbezeichnung für Union und FDP dem sozialen Wandel nicht mehr gerecht wird. Denn er schließt neben Teilen der SPD-Wähler auch die der Grünen aus, die nicht nur einen höheren Bildungsstand und ein höheres Einkommen als CDU und CSU-Wähler haben, sondern auch mehrheitlich in Städten leben. Und das sind drei einschlägige Merkmale, an denen man das Bürgertum festmachen kann. Die Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne haben im Mittel die wohlhabendsten Wähler. Während die 68er gegen ein spießiges Bürgertum aufbegehrten, das vor allem durch Konservative vertreten war, ist das europäische Bürgertum heutzutage oftmals linksliberal. In einem viel zitierten Artikel hat sich Frank Schirmacher, der ehemalige Herausgeber der FAZ, als bürgerlich bezeichnet und nach der Finanzkrise 2008 mit den Linken sympathisiert. Doch auch Schirmacher fasst das Bürgerliche nicht als das Konservative, sondern als das Liberale auf. Denn zum imaginativen Depot des bürgerlichen Denkens zählt Schirmacher Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung bei gleichzeitiger Achtung von individuellen Werten, die Chance zu werden, wer man werden will, bei gleichzeitiger Zähmung des Staates und seiner Allmacht. Mit diesen Worten umschreibt er aber nur ein einziges Prinzip, und zwar Freiheit. Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung sind Spielarten positiver Freiheit. Und der gezähmte Staat ist notwendig für negative Freiheit, nämlich die Abwesenheit von Zwang. Das Prinzip Freiheit steht jedoch im Mittelpunkt des liberalen, nicht des konservativen Denkens.